بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا إخوة الكرام، machen wir weiter in unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten zur Aqida. Wir sind angelangt bei der 44. Frage, in dem der Sheikh sagt: Was ist oder was bedeutet Tawhid al-Ilahiyya? Und wir haben gesagt, Tawhid al-Ilahiyya können wir auch als Tawhid al-Uluhiyya oder Tawhid al-Ibada wiedergeben, und so in diesen drei Begriffen sind die auch bekannt. Und er sagt hier, huwa ifradullahi azza wa jal. Und in der Übersetzung sagt der Übersetzer, das bedeutet, dass nur Allah subhanahu wa ta'ala das Recht hat auf alle Arten der Anbetung. Ja, wörtlich übersetzt heißt es, dass man Allah eins macht in allen Arten der Anbetungen, seien sie offenkundig oder verborgen, wörtlich oder in Worten oder in Taten, und die Negation des Rechts, dass jemand angebetet wird außer ihm, also dass man keinen anbetet außer ihm. Ja, das ist das, dass niemand angebetet wird außer Allah subhanahu wa ta'ala, egal wer sie sind oder egal was sie sind. Und das spielt darauf hin, egal ob sie ehrenwerte Engel oder rechtschaffene Menschen oder rechtschaffene Propheten waren, egal was für Menschen, niemand darf gebeten werden, niemand darf angefleht, angebettet werden oder angebetet werden außer Allah subhanahu wa ta'ala. Wer dies macht, hat einen Fehler in der Tawhid al-Ilahiyya, und er wird das gleich auch erklären in der nächsten Frage, was das Gegenteil von Tawhid al-Ilahiyya ist. Und er bringt hier drei Verse als Beweis, und es gibt zahlreiche Beweise für Tawhid al-Uluhiyya oder al-Ilahiyya, wie der Sheikh das hier nennt. Er sagt einmal den Versen und ein Herr, oder einmal den Vers in Surat al-Isra, Vers 23, und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen sollt. Allah hat bestimmt, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. Und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm alleine dienen sollt. Das ist hier der Knackpunkt. Dass man ihn keinen anbieten soll, außer ihm. Und er bringt den Vers aus Surat Nisa, und dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Das als Beweis, dass man keinen in der Anbetung ihm beigesellen soll. Nur Allah subhanahu wa ta'ala. Denn manche sagen, ja, ich bete Allah an, aber ich bete auch den an. Das geht auch nicht. Du musst Allah alleine anbeten. Und er bringt den Vers aus Surah Taha, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, gewiss, ich bin Allah, es gibt keinen Gott außer mir eigentlich, wörtlich übersetzt, oder es gibt keinen Ilah außer mir. So diene mir und verrichte das Gebet zu meinen Gedenken. Das ist auch der Beweis, dass man Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein anbieten kann. Und es gibt zahlreiche Beweise für Tawhid al-Uluhiyya, aber da wir das hier kurz und knapp halten, genügt das auch inshallah ta'ala. Es reicht auch nur ein Vers aus dem Koran, ein Abschnitt vom Koran, wenn die Aussage des Autors belegt, dann genügt das inshallah ta'ala als Beweis. Und das ist Tawhid al-Uluhiyya, dass man Allah subhanahu wa ta'ala in seiner Anbetung, egal in welcher Art und Weise der Anbetung, sei es im Gebet, im Fasten, in Zakat, oder sei es auch in innerlichen Sachen, in Furcht, in Angst, in Taqwa, in Vertrauen, nur ob Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein anbietet. So, wenn du Dua machst, ja, machst du nur Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die Moscheen gehören Allah, und dien oder bete niemanden an und flehe niemanden an, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, wie gesagt, die Beweise dafür sind zahlreich. Doch sollte es dem Muslim genügen, wenn es auch nur ein einziger Vers ist. Und der Muslim muss wissen, dass er, wenn er eine gottesdienstliche Handlung macht, dass diese einzig und allein für Allah machen darf. Er kann natürlich andere Sachen, die nichts mit Ibadah zu tun haben, für andere machen. Er kann anderen helfen, er kann anderen beim Umzug helfen, er kann anderen bei den Aufgaben helfen. Das ist nicht das gemeint. Aber was heißt, wenn du betest, betest nur für Allah. Du betest nicht, weil du deine Mama das so will, weil dein Papa das so will. Du betest nicht für deine Frau oder für deinen Mann. Du betest nicht, damit du Geld dafür bekommst, sondern nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist mit Tawhid al-Ilahiyya oder Uluhiyya oder Ibadah gemeint. Barakallahu fikum.